Der Freiheitssender strahlte täglich ab 22 Uhr ein 60- bis 90-minütiges Programm auf der Kurzwelle 29,8 Meter aus. Der Sender stand auf dem Gelände der königlichen Domäne in Aranjuez bei Madrid und leistete 20 Kilowatt. Das war genug, um die Programme in Deutschland empfangen zu können, vorausgesetzt man besaß einen Kurzwellenapparat. Der Sender wandte sich gezielt an ein deutsches Publikum, das für sozialistische bzw. kommunistische Ideen aufgeschlossen war. Speziell an die Arbeiter als traditionelle Wählerschaft der SPD und der KPD. Es sollten Nachrichten verbreitet werden, die Deutschen nicht zugänglich waren. So berichtete der Freiheitssender bereits früh über den Einsatz der deutschen Legion Condor, die Franco im Bürgerkrieg unterstützte und spanische Dörfer bombardierte. Die faschistischen deutschen Banditen warfen jetzt von dieser Bomben über einer kleinen offenen Ortschaft, die ohne jeden strategischen Wert ist, Puerto Solano ab und töteten drei Kinder und einige Erwachsene. Sie warfen insgesamt 12 schwere deutsche Fliegerbomben ab. Wahrheitsgetreue Berichterstattung war nicht das oberste Ziel des Senders. Es ging vielmehr darum, im Sinn der Volksfront gegen Hitler zu agitieren und vor einem kommenden Weltkrieg zu warnen. Die Mitarbeiter traten teilweise auch in den deutschsprachigen Auslandssendungen der spanischen Volksfrontregierung, der Kommunistischen Partei, der KP Spaniens und von Radio Madrid auf, dessen Auslandsprogramme Kurt Hager leitete. Hager, später einer der führenden Kultur- und Bildungspolitiker der DDR, hatte beim Jugendradio des Freiheitssenders begonnen. Um die Glaubwürdigkeit des deutschen Freiheitssenders zu erhöhen, wurden prominente Emigranten um Beiträge gebeten. Franz Dahlem, damals Mitglied des Politbüros der KPD: Zahlreiche deutsche Schriftsteller lieferten Beiträge für 29,8. Unter ihnen Heinrich Mann, Thomas Mann, Arnold Zweig, Anna Segers, Friedrich Wolf, Erich Weinert, Ludwig Remm, Willy Bredel, Hans-Marc Schwitzer, Bodo Uhse, Kurt Stern, auch Schriftsteller anderer Nationen, ich nenne zum Beispiel Hemingway. Ernest Hemingway schrieb über den Einsatz der Legion Condor in Spanien: Ich war in diesem Sommer bei der Ebro-Offensive der republikanischen Armee. Da sah ich Deutsche. Die saßen in Heinkel- und Junkers-Flugzeugen. Sie kamen in Überzahl, flogen über friedliche Dörfer, warfen Bomben ab, pulverisierten die Häuser der Bauern, verbrannten die Erde und flohen dann, ohne den Kampf anzunehmen, schleunigst zu ihrem Franco zurück, als sich die ersten republikanischen Flieger am Horizont zeigten. Unten aber, über die Ufer des Ebro, zogen auf alle Gefahr hin das Bataillon Thälmann und andere deutsche Bataillone. Ich grüße diese Deutschen und verfluche die anderen, die in den Junkers sitzen, samt denen, die die feigen Bombenschmeißer da unten hingeschickt haben. Auch Arnold Zweig schickte aus seinem Exil in Palästina eine Botschaft an den deutschen Freiheitssender 29,8, obwohl er ihn nicht hören konnte. Auf die Frage der DDR-Reporterin, ob es für ihn eine Beruhigung gewesen sei, dass es diesen Sender gegeben habe, antwortete er 1967. Nein, nicht eine Beruhigung, sondern eine Kraftquelle. Denn wir waren ja völlig klar darüber, dass das Hitlerreich zwar nicht 1000 Jahre und nicht einmal 1 Dutzend Jahre leben würde, aber immerhin dachten wir, dass es auch von innen her gestürzt werden könnte unter der Mitwirkung so vieler prachtvoller antifaschistischer Widerstandskämpfer, wie wir sie dann später, als die Konzentrationslager ausgeräumt wurden, wieder sahen. Bertolt Brecht schrieb für den Freiheitssender seine 25 deutschen Satiren. Darunter die berühmten Gedichte »An die Nachgeborenen« und »Gedanken über die Dauer des Exils«. Immer wieder setzte sich Brecht in diesen Satiren, die in seine Svendborger Gedichte eingegangen sind, mit der nationalsozialistischen Propaganda auseinander, über deren Phrasenhaftigkeit und Verlogenheit er seine Zuhörer aufklären wollte. Über die Form dieser Gedichte schrieb er im März 1939: Die deutschen Satiren wurden für den deutschen Freiheitssender geschrieben. Es handelte sich darum, einzelne Sätze in die ferne, künstlich zerstreute Hörerschaft zu werfen. Sie mussten auf die knappste Form gebracht sein. Und Unterbrechungen durften nicht allzu viel ausmachen. Der Reim schien mir nicht angebracht, da er dem Gedicht leicht etwas in sich Geschlossenes, am Ohr Vorübergehendes verleiht. Regelmäßige Rhythmen mit ihrem gleichmäßigen Fall haken sich ebenfalls nicht genügend ein und verlangen Umschreibungen. Viele aktuelle Ausdrücke gehen nicht hinein. Der Tonfall der direkten, momentanen Rede war nötig. Reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen schien mir geeignet.